Sachsen lebt einer fette Majestät. Der sammelt seine Flotte auf dem Meeresgrund. Der Premier ist einer freche Majestät. Im Anfang fängt er gleich mit der Blockade an. Ja, recht, der junge Mann, den man sich täuschen kann. Der deutsche Hochmann, der greift an, junge, junge, der gewann. Der ist auf falschen Träumen endlich aufgewacht. Der Premier ist einer frischen Majestät. Der zittert vor dem deutschen Aalen Tag und Nacht. Der Premier ist einer frischen Majestät. Er glaubt, dass das vielleicht mit ihm und Kindern kann. Ja, denkt der junge Mann, wie man sich täuschen kann. Der deutsche Hochmann, der galt an. Junge, Junge, der Gewand. Wer träumt noch heute von Herrschaft auf dem Ozean? Der Premier ist einer frischen Majestät. Wer gibt ein halbes Weltreich für den ältesten Kahn? Der Premier ist einer frischen Majestät. Ihr glaubt, dass man den Sieg nicht einfach kaufen kann? Ja, denkt der junge Mann, wie man sich täuschen kann. Er ruht nicht eher, bis sein letztes Schiff versenkt. Der Premier ist einer frischen Majestät. Wir rechnen mit ihm ab, es wird ihm nicht geschenkt. Der Premier ist einer frischen Majestät. Nun hofft er, dass der Roosevelt ihn retten kann. Ja, denkt der junge Mann, wie man sich täuschen kann. Der deutsche